1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr habt die Karnevalstage gut überstanden. Freue mich, dass ihr jetzt hier seid. Wir sind ja auch da. Und ja, wir haben Dienstagnacht, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Das ist eine freie und offene Themennacht. Ihr könnt also anrufen hier zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Bärbel. Bärbel ist 57. Guten Morgen, Bärbel. Guten Morgen. Erstmal danke für den Rückruf. Ja. Ja, mein großes Problem ist, ich war mit einem Mann zusammen. Mhm. Den hatte ich vor 3 Jahren kennengelernt. Er ist dann zu mir gezogen. Er ist alkoholkrank. Immer wieder habe ich ihn zur Entgiftung gebracht. Er war im Delirium. Er hatte Hallus. Er ist zu mir hingezogen. Dann habe ich von meinem Vermieter Verbot bekommen, weil dauernd ein Krankenwagen hier war. Der möchte das nicht und ich komme innerlich von dem Mann nicht los. Aber das Schlimmste ist, auch wenn wir zusammen waren, in den 3 Jahren hat er vielleicht 5-mal mit mir geschlafen. Wie viel Mal? Vielleicht 5-mal. 5-mal. Mhm. Ja, mhm. Und dann war er wieder zur Entgiftung und zur Langzeit. Und was mich am meisten so entsetzt hat, wenn er dann wieder hier war, mit Sack und Pack, ich habe seine Sachen ausgepackt. Dann hat er immer Slips gehabt von irgendwelchen Frauen. Er hat Slips von Frauen gehabt? Ja. Benutzte Slips von Frauen? Richtig. Wie ist er an die Slips gekommen? Er hat immer zu mir gesagt, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Wer hat das gesagt? Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Wie bitte? Er hat Slips, gebrauchte Slips von Frauen und du fragst, woher hast du sie? Und er sagt, er frag mich nicht, ich weiß es nicht. Richtig. Was ist das? Was ist denn das für ein? Therapien, irgendwo, wo er war, in den Langzeittherapien, muss er da ja irgendwelche Frauen kennengelernt haben. Ja. Also es ist 2-mal passiert und ich habe mein ganzes Selbstbewusstsein verloren. Ich bin immer eine eigenständige Frau gewesen. Lass mich mal nochmal fragen, Bärbel, wie viel Mal ist das 2-mal vorgekommen mit den Slips? Ja, ja. Und wie viele Slips hatte er? Jedes Mal einen. Jedes Mal einen. Die dann wie durch Zauberhand in sein Gepäck gekommen sind. Weil ich dann mit Sack und Pack hier hin. Wie ist denn die Situation jetzt gerade im Moment, heute? Er ist in einem betreuten Wohnen. Ja. Er ruft mich aber ständig an. Und ich weiß, es könnte nie was mit uns werden, weil ich habe auch gar kein Selbstbewusstsein mehr. Dadurch, ich habe als Frau, ich war 30 Jahre verheiratet, ich habe als Frau alle Tricks drauf gehabt, ob Strapse und dies. Ich habe versucht, ihn zu reizen mit allen Tricks. Der hat mich nie angefasst. Und das hat mich einfach so... Jetzt gestatte mir mal bitte die Frage, Bärbel, du erzählst mir hier ein Horrorszenario. Es ist aber so. Ja, du erzählst mir wie ein Horrorszenario, das 3 Jahre irgendwie jetzt schon so läuft. Ja. Warum bist du mit diesem Mann zusammen? Ich meine, er ist ja jetzt im betreuten Wohnen und er war Silvester dann hier und dann, ich weiß nicht, warum es da so ein Fest hat und Silvester hat er gesagt, nee, er will überhaupt keine Beziehung, er kann keine Verantwortung übernehmen. Da habe ich gesagt, ja, was für eine Verantwortung, die hatte ich ja, ich habe meinen Schmuck verkauft für ihn, um ihm Schnaps zu kaufen. Ich unterbreche nochmal, meine Frage war, warum bist du mit diesem Mann zusammen? Ja, warum kann ich nicht loslassen? Warum kannst du nicht loslassen, ja, warum? Ja, das ist mein großes Problem. Warum? Warum kann ich nicht loslassen? Warum? Ja, frage ich dich. Ja, ich habe gar kein Selbstbewusstsein mehr. Ich bin seit 1 Jahr nicht mehr rausgegangen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich leide fürchterlich. Woran leidest du? Tja, das möchte ich ja selber mal wissen. Dieser Mann ist jetzt im betreuten Wohnen. Warum? Ja, weil er nie eine eigene Wohnung. Er musste ja hier raus. Oder ich habe ihn rausgeschmissen, andersrum gesagt. Und er würde nie selbstständig sein, weil er immer wieder trinkt. Dieser Mann ist seit einem halben Jahr trocken. Ach, er ist jetzt seit einem halben Jahr trocken? Ja, ja, aber nur weil er in diesem betreuten Wohnen ist. Ne? Als du ihn damals kennengelernt hast, vor 3 Jahren, da war er bereits Alkoholiker, natürlich. Ja, ja. Natürlich. Und heftig, ne? Ja. Mhm. Wie hast du ihn eigentlich kennengelernt? Wie hast du ihn kennengelernt? Im Urlaub habe ich ihn kennengelernt. Ja. Wer hat da wen angesprochen? Ach, wir haben uns beide angesehen. Für mich war das Liebe auf den ersten Blick. Ja, aber die Liebe hat ja nicht eine große Erfüllung gefunden. Das aber immer so eingetrichtert. Und gab es, David, gab es überhaupt einen Monat, sage ich jetzt mal, einen Monat, in dem du glücklich warst mit diesem Mann? Nein. So, über was reden wir noch? Nein. Über was reden wir noch? Nur wie komme ich davon weg? Ja, indem du dich ganz einfach. Ein Hund. Indem du ganz einfach dich nicht mehr bei dem meldest. Der ist ja nur schon mal aus dem Haus, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, ja. Er hat auch keinen Schlüssel und nichts. So. Und wie aber er ruft dreimal am Tag an. Ja, dann sagst aus du, diesem Heim, ne? Ja, dann sagst du demnächst, das nächste Mal, ich möchte keinen Kontakt mehr, ruf mich bitte nicht an. Und wenn das Telefon dennoch klingelt, gehst du nicht ran. Ja, und das fällt mir so schwer. Ja, warum? Warum? Ja, eben, das möchte ich mal rausfinden. Was ist das bei mir? Ist das die Angst vom Alleinsein? Ja, aber du bist doch alleine. Du warst im Prinzip die 3 Jahre alleine. Ja, richtig. Du hattest ja keinen Partner, keinen eigenständigen Partner an deiner Seite. Spiel es doch mal in Gedanken durch. Was wäre, wenn der plötzlich jetzt wirklich aus deinem Leben verschwinden würde? Was für Gefühle entstehen dann? Ich würde es mir wünschen. Nee, spiel es mal durch. Was wären das für Gefühle? Eher Angst oder eher Erleichterung? Erleichterung. So, dann frage ich dich, wie viel Mal du es versucht hast, wie viele Versuche du unternommen hast, von ihm wegzukommen. Ja, und das mit 57. Nee, das ist noch, das, nee, Leute so nee, das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Meine Frage war präzise. Wie viele Versuche hast du unternommen, von diesem Mann wegzukommen? Ach, fast jeden Monat. Wie hast du es versucht? Nicht ans Telefon zu gehen, und dann gehe ich doch wieder dran. So, und jetzt will er Donnerstag kommen, weil er hier in eine Selbsthilfegruppe, das ist bei mir in der Nähe. So, und ja, möchte ihm dann sagen, nee, Donnerstag auch wieder nicht. Also, was ich dir sagen kann, da gibt es gar nichts groß mit mir zu diskutieren. Was ich dir nur sagen kann, ist, dass du konsequent handeln musst. Ja. Dass du das, und wenn du so sehr verstrickt in eine solche Sache bist und wirklich komplett außerstande bist, Frau deiner selbst zu sein. Und das scheint ja der Fall zu sein. Ja, ist so. Dann würde ich dir dringend eine psychologische Hilfe anraten, wenn du so hilflos in dieser Situation bist. Ja, bin ich auch. Ich will ihn nicht mehr sehen. Es gibt keine Zukunft. Ich weiß es. Genau, alles. Genau. Das heißt, aber du brauchst nicht weiter. Das heißt, du brauchst einfach eine psychologische Hilfestellung, dass dir jemand so Rückhalt gibt. Ja, richtig. Und ein Rückgrat dann eben auch für dich. Oh, so. Also wir sind uns einig, wir sind uns völlig einig, dass du von dem Typ weg musst, ne? Das weiß ich. Wir sind uns nicht einig. Bin ich gut. Genau. Du leidest darunter. Ich kann nicht mehr essen und ich habe so viel abgenommen, ich wiege inzwischen 52 Kilo. Ich war 1,70. Weißt du, in dem Moment, wo das so krass ist, wie du es gerade geschildert hast, du hattest gerade auch gesagt, dass du selten aus dem Haus gehst. Ja, ja. Ja. Zum Einkaufen. Dann ist das ja wirklich schon krankhaft, dann ist das pathologisch. Da muss man da anders rangehen. Wenn die eigene Entscheidung nicht mehr hilft, dann muss man sich Hilfe suchen. Ja, meine Psychologin hat dieses Gespräch mit angehört. Meine Psychologin heißt Simone. Ja. Die wird dich jetzt anrufen. Dafür bitte ich dich aufzulegen. Dann wirst du von ihr angerufen und alles Weitere könnt ihr beiden dann besprechen. Ja, das wäre. Ich wünsche dir. Auch ganz dringend Hilfe. Ich merke das. Ich gehe zugrunde. Ja, wir werden das tun, was in unserer Macht steht, Bärbel. Und ich hoffe sehr, dass wir dir weiterhelfen können und dass du von dem Mann endgültig loskommst. Das wünsche ich dir. Ja. Du legst bitte auf, wir rufen zurück. Sehr nett. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Ja, und herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch. Oder mailt domian@wdr.de. Bitte mailt nicht zu lang. Großes Problem immer, dass die Mails ein bisschen zu lang raten und dann die Kollegen müssen ja im Hintergrund der Sendung relativ schnell agieren. Also relativ kompakt bitte schreiben und eure Telefonnummer nicht vergessen in die Mail rein zu tippen. Hier ist Marie. Marie ist 19. Ja, hallo. Hallo Marie. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo, hallo. Um was geht's bei dir, Marie? Und zwar geht's bei mir darum, dass meine Eltern, also meine Mutter, Die hat letztes Jahr ihren Job verloren. Mhm. Die hat bei Nokia gearbeitet in Bochum. Mhm. Und nun ja, und jetzt haben wir halt die Problematik, dass mein Vater, der arbeitet seit 25 Jahren bei Opel. Ja. Und ja, und jetzt geht wir halt auch um den Job. Das kann ich verstehen. Da ist die Angst ja sehr groß, ja, dass bei Opel vielleicht schlimme Dinge passieren könnten. Ja, genau. Deswegen halt, das ist halt eine schwierige Situation bei uns jetzt gerade zu Hause. Ja. Da halt, es ging uns recht gut, als meine Mutter noch ihren Job hatte, aber seit einem Jahr ist sie halt arbeitslos, hat keinen Job mehr gefunden. Ja. Halt in ihrem Alter ist es ja auch sehr schwer eigentlich. Hat denn deine Mutter wenigstens eine ordentliche Abfindung bekommen? Das hörte man doch in den Nachrichten immer so, dass die... Ja, also es könnte mehr sein, da meine Eltern ja halt auch halt vor 3 Jahren haben die halt ein Haus gekauft. Ach so, dann ist die Situation natürlich noch heikler für ja, euch. Ja, genau, deswegen, damit so einer Situation hat halt niemand gerechnet. Und deswegen haben die eigentlich gedacht, okay, kaufen wir uns mal ein Haus. Ja. Und dann leben wir in dem Haus halt lange. Bist du denn das einzige Kind deiner Eltern? Nee, ich habe noch 3 Geschwister. Ah ja, noch 3 Geschwister. Älter oder jünger als du? Ich habe eine ältere Schwester und 2 jüngere Brüder. Mhm. Was macht denn dein Papa bei Opel? Der montiert halt verschiedene Sachen, so wie zum Beispiel die Stoßstangen und halt so, so kleinere Sachen halt. Hat er denn im Moment schon Kurzarbeit oder läuft es noch im Moment normal? Noch läuft es halt normal, aber in absehbarer Zeit wird es wohl die Kurzarbeit dann halt bei ihm auch geben. Mhm. Kein Mensch weiß ja, wie es mit Opel weitergeht. Die ganz große Politik kümmert sich ja darum, aber man weiß es eben nicht. Es kann vielleicht irgendwie gut gehen, es kann aber auch eine Katastrophe entstehen und naja, wir wollen uns gar nicht ausmalen, was passieren könnte. Ja, wie ist denn, wir hoffen auch auf das Beste. Also natürlich, alle hoffen wir, dass gerade, das ist ja nun so ein traditionelles deutsches, eigentlich deutsches Unternehmen, obwohl es den Amis schon so lange gehört, aber Opel, alle sind wir mit Opel und VW und so, das ist so, sind wir ja identifiziert, ne? Das sind ja deutsche, irgendwie deutsche Autos. Deine Mutter ist jetzt ein Jahr arbeitslos. Wie hat das so in der, wie hat die Stimmung so niedergeschlagen? Wie hat das niedergeschlagen auf die Stimmung bei euch zu Hause, auch zwischen deinen Eltern? Ja, also halt, wo meine Mutter halt arbeitslos wurde, da war es halt auch schon sehr problematisch bei uns, die ganzen Beziehungen halt. Heißt das, die streiten auch ein bisschen mehr als früher? Nee, kein Streit, sondern eher halt, alle ziehen sich zurück. Und halt, wir reden auch nicht mehr so oft miteinander, aber Streit gibt's eigentlich nicht. Ja. Aber jetzt, seitdem halt die Problematik mit meinem Vater dann halt auch da ist, ist es schon extrem schlimmer geworden. Spielt ihr denn so in der Familie den schlimmsten Fall durch, wenn der Vater arbeitslos würde, was beispielsweise dann mit dem Haus wird, ob ihr das dann überhaupt noch halten könnt? Ja, also meine Mutter sagt ja, das Haus müssen wir dann auf jeden Fall loswerden, so schnell wie möglich, bevor irgendwie noch was Schlimmes passiert, dass wir irgendwie, dass das zwangsversteigert werden muss oder so. Halt, dass wir es irgendwie verkaufen oder so, aber die Schulden sind halt relativ hoch, da das Haus ja neu ist, neu gebaut wurde. Weißt du, wie viel Schulden auf dem Haus sind? Oh, das sind knapp, also alles in allem sind das ungefähr 90.000 Euro ungefähr. Das ist natürlich eine Stange Geld, ne? Die ja, deswegen, also und merkt, hat auch niemand gerechnet. Merkt ihr es jetzt schon, dass ihr euch einschränken müsst, aufgrund dessen, weil die Mutter nicht mehr arbeitet, dass einfach weniger Geld in der Familie ist? Ja, halt damals haben wir auf jeden Fall schon alle unsere Züge gekürzt halt. Mhm. Also wir waren eigentlich relativ halt wohl erzogen, wir Kinder halt. Wir haben viel Taschengeld bekommen, aber jetzt ist da halt gar kein Taschengeld mehr. Mhm. Wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir auch unseren Eltern helfen. Nun finde ich auch, mit 19 muss man kein Taschengeld mehr bekommen. Da kann man sich selbst drum kümmern. Richtig so. Aber meine kleinen Brüder halt. Natürlich, ja klar. Bei denen ist das halt was anderes. Also ich arbeite ja auch schon seit 2 Jahren. Genau, wollte ich gerade fragen, was bei dir ist. Hast du denn, du hast eine Arbeit? Ja, also ich gehe jetzt noch zur Schule. Ich mache mein Abitur. Ja? Jetzt in diesem Jahr. Und nach der Schule gehe ich halt jeden Tag arbeiten, Kellnern. Ja, und halt dadurch versuche ich halt auch meinen Eltern ein bisschen unter die Arme zu greifen. Finde aber ich super. Da bleibt auch für mich halt nicht so viel. Ja, aber finde ich schon mal toll, dass du das machst. Macht auch nicht jede und jeder. Ja, ich finde, das sollte eigentlich schon so sein. Weißt du, dass ich mein Leben lang früher Zeitungen ausgetragen habe und so Werbezettel verteilt habe für Supermärkte? Ah, okay. Und daher auch immer so mein Taschengeld, damit ich meine Eltern damit gar nicht belasten musste, mir selbst verdient habe. Ja, das ist doch schön. Und das kann man auch. Also man kann auch Schule schaffen und so, wenn man auch vorher Zeitung austrägt. Ist zwar nicht so komfortabel, dann früh morgens aufzustehen, vor der Schule dann auf die Piste zu gehen und Zeitung austragen, aber es ist ein gutes Gefühl, wenn man sein eigenes Geld verdient hat. Fand ich als Jugendlicher schon immer super. Wenn ich dann irgendwas kaufen, mir was kaufen wollte, wusste ich, hast du dir selbst verdient und bist du verantwortlich für. Ja, genau, das wäre das schöne Gefühl, dass ich eigentlich auch halt, wo ich halt vor 2 Jahren richtig angefangen habe zu arbeiten, das Gefühl, das wollte ich auch nicht mehr missen. Genau. Also, das ist echt toll. Machst du das jeden Tag? Ja, also ich habe schon, sonntags habe ich meistens frei. Mhm. Diesen Sonntag nehme ich halt auch fürs Lernen. Ja. Jetzt fängt es nämlich an mit den Vorklausuren und mit den Abschlussklausuren bald. Genau, die Schule darf nicht drunter leiden. Ne? Ja, genau. Das ist wichtig. Und, ja, noch kriege ich es unter den Hut, aber wenn mein Vater halt jetzt noch hoffentlich nicht arbeitslos wird, halt, da wird es schon wieder schwieriger, da er ja auch nicht der Jüngste ist. Wie alt ist dein Papa? Mein Vater ist jetzt 50 geworden. 50, naja, geht ja noch. Ja, also im Arbeitsmarkt fällt es... Also natürlich, hast du völlig recht, im Arbeitsmarkt ist man natürlich da schon scheintot, ne, für die... Ja. Dann hat man gar keine Chance, was natürlich völlig ungerecht ist. Was hast du für Pläne, für Berufspläne, Marie? Ja, also ich will halt nach meinem Studium... Was möchtest du denn studieren? Ich möchte Philosophie und Biologie studieren. Und dann Lehrer werden? Ja, ich möchte halt Philosophielehrerin werden auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht auch Politiklehrerin. Also eine junge Frau, die gerne nachdenkt. Ja, also schon. Warum Philosophie? Ja, ich weiß nicht, da stehen halt die Türen in mir drin halt sehr offen. Halt, ich kann über vieles nachdenken und den Menschen halt auch irgendwie nahelegen, wie man halt über solche Sachen halt nachdenken kann. Hast du schon mal dich mit irgendeinem Philosophen beschäftigt? Ich kenne auch einige, also Philosophen. Gibt's denn einen von den großen Philosophen, wo du so ein bisschen mal reingelesen hast in die Werke und sagst nur, dass du die Richtung könnte mir gefallen? Finde ich interessant, wie der denkt oder gedacht hat. Nee, eigentlich das eher nicht. Noch nicht, das käme dann noch, ne? Ist ja auch sehr schwer, das zu lesen und zu verstehen alles. Ja, also ich bin ja gerade am Anfang. Genau. Und also ich wollte jetzt ein Jahr erstmal richtig arbeiten, damit wir das halt alles unter den Hut kriegen, halt finanziell einigermaßen. Also ich finde deine Einstellung gut, dass du mit anpackst und nicht nur jammerst, sondern dass du auch was tust und nebenher deine Schule auch noch machst und auch ein klares Ziel vor Augen hast. Respekt. Finde ich gut. Ja, danke. Und dann sagen wir mal ganz einfach, wir drücken natürlich alle, das ist ja auch so, es kommt ja jeden Tag in den Nachrichten, die Daumen für alle Opelaner, dass sie ihren Job behalten und dass diese Firma wie auch immer gerettet wird und dass keiner arbeitslos wird. Das wollen wir sehr hoffen. Marie, grüße deine Eltern und deine Familie sehr herzlich von mir. Ja, mache ich. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich. Danke, ich dir auch. Tschüss, danke schön, tschüss. So, ihr Lieben, heute ist ja freie Themennacht, wie ihr hört. Und morgen haben wir ein Thema. Morgen, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Morgen. Ja, das ist wirklich ein großes Thema mittlerweile. Das ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Und ich glaube, das wird auch immer größer, das Thema. Morgen geht es nämlich ums Internet. Das Thema morgen heißt Doppelleben im Internet. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sozusagen ein Parallelleben im Netz leben. Dort eine ganz andere Identität haben, dort verrückte Sachen machen, die sie sonst normalerweise im Leben nicht machen. Oder auch mit Leuten, die mit Hilfe des Internets ein reales Doppelleben führen. Also die sich da ganz anders ausgeben und dann aber zurück in die Realität gehen. Also das große Thema ist morgen Doppelleben im Internet. Wer von euch darüber was erzählen möchte, als Betroffener oder vielleicht auch als Opfer, in Anführungszeichen, dann ruft mich an, 0800 220 50 50, morgen ab 0 Uhr und während der Sendung und natürlich auch gerne rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de, Doppelleben im Internet. Das war das Thema morgen. Heute Freitagnacht, weiter geht's mit Andreas. Andreas ist 23, guten Morgen. Hallo Domian. Andreas. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, erstmal auch vielen Dank für die Sendung. Ich höre dich schon sehr lange. Finde ich sehr klasse. Freut mich. Vielen Dank. Ja, es geht darum, ja, ich habe ein Problem mit meiner Freundin. Und zwar ist die sozusagen musiksüchtig. Musiksüchtig? Ja. Wie äußert sich das denn? Ja, das äußert sich so, dass sie halt fast nur so davon redet, von Stars und von Liedern, die sie gut findet und fast nie über was anderes und mich auch teilweise auch schon vernachlässigt hat. Und wahrscheinlich immer mit ihrem iPod durch die Gegend läuft, oder? Ja, sie hört halt viel MP3-Player oder geht auf YouTube und hört sich die ganze Zeit die wieder an und so, ja. Was für eine Musik mag sie denn besonders? Ja, alles, was so in den Charts aktuell ist. Also aktuelle Pop? Ja, Pop, richtig, Pop, ja. Popmusik. Alles, was so auch auf 1Live und so läuft und so, ja. Ja. Hat sie denn einen besonderen Lieblingsstar? Nee, das wechselt halt oft, ja. Also es ist ja auch so, ich interessiere mich ja auch für Musik, aber nicht nur dafür. Und bei mir ist das halt eben nicht so extrem. Also bei mir ist das halt so, ich nutze das halt zum Abschalten. Ja. Und ja. Weil ich arbeite auch den ganzen Tag und ja. Was machst du? Eine Ausbildung mache ich. Also was? Als Kaufmann für Bürokommunikation. Verstehe. Du hast gerade gesagt, dass sie dich fast auch schon vernachlässigt ein wenig. Wie bemerkst du das? Ja, weiß ich. Wir hatten zum Beispiel gestern so gemacht, dass sie sich eigentlich nochmal melden sollte. Also ich muss dazu sagen, wenn wir sehen uns eigentlich nur am Wochenende, weil wundert nicht, die ist halt im Internat in der Schule. Achso, ihr wohnt und gar nicht in... Nee, und ich wohne ja alleine in meiner eigenen Wohnung und ja. Wie viele Kilometer lebt ihr auseinander? Also 50 würde ich sagen. Also so das Sehen jedes Wochenende, das geht eigentlich schon. Ja. Beziehungsweise wenn ich dann auch mal Schule habe, Berufsschule, dann sehen wir uns eigentlich jeden Tag, weil wir haben uns auch in der Berufsschule kennengelernt. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Jetzt seit 4 Monaten und ach so. Wir sind seit 3 Monaten zusammen. Ah ja, also ganz noch relativ. Sehr frisch. Also nochmal mit dem Vernachlässigen. Nehmen wir mal an, sie kommt dann am Wochenende zu dir. Ja, wieso meistens komme ich zu ihr. Dann war es dann halt einmal so, dass sie, sie war mit dem Essen fertig und sie sagte, ich wollte nur zur Toilette gehen. Und dann wunderte ich mich, ja, warum kommt die denn nicht mehr in die Küche? Und dann bin ich nach oben in ihr Zimmer gegangen. Tja, und dann saß sie da vor ihrem Computer und hat die ganze Zeit ihre YouTube. Na, das ist aber nur wirklich kein Kompliment für dich. Nee, und das, ihr seid 3 Monate. Da waren ja auch noch ihre Eltern dabei. Sie wohnt ja noch bei ihren Eltern. Also mit denen komme ich auch gut zurecht. Mhm. Und die teilen halt auch meine Meinung und fanden das auch nicht gut. Ja, da wäre ich aber heftig beleidigt. Ja, klar. Drei Monate danach, zusammen. Also danach, das ist jetzt irgendwie... Das ist jetzt irgendwie 3-4 Wochen her. Seitdem ist es nicht mehr vorgekommen. Aber dann hatte ich so das Gefühl, dass es eigentlich besser geworden ist. Aber seit dieser Woche ist es so, gestern wollte sie mich auch anrufen und dann als ich sie angerufen habe, ich habe die ganze Zeit wieder MP3-Player gehört und bla bla bla und jetzt wieder die Musik und sie sagt ja auch selber, ich bin musiksüchtig und brauche, das sagen ja nicht nur ich, sondern auch, wie gesagt, ihre Eltern und so weiter. Mhm. Und dann sagen die halt, also es ist halt, wie gesagt... Also du bist sicher, was jetzt deine Person anbelangt, dass es wirklich an der Musik liegt? Oder kannst du auch einfach daran liegen, dass die gar nicht so, ja, so verliebt in dich ist? Ich glaube schon, dass es ist. An der Musik liegt. Hast du denn das Gefühl, dass sie auch in dich verliebt ist? Ja, das schon. Also so Zärtlichkeiten, das schon. Nur, ja. Sie redet halt fast nur noch so über... Also, Andrea, wie alt ist sie? 18. 18. Will die irgendwas mit Musik auch werden, machen, später mal? Nein, ich denke eher nicht. Also es ist sie einfach muss erst nur mal ihre Schule geregelt kriegen. Und das ist ja auch so eine Sache. Ich unterstütze sie da so gut ich kann. Und Andrea, weißt du, was du da machen musst? Da musst du einfach auf den Tisch hauen. Da ist jetzt nicht mit Musik süchtig und Quatsch. Bitte? Das klingt schon wieder so, das ist eine Sucht und da muss jetzt irgendwie geholfen werden, wenn du so Firlefanz, da muss auf den Tisch gehauen werden. Die junge Dame muss einfach mal wach werden. der muss einfach, glaube ich, mal ein bisschen die Richtung gewiesen werden. Dass sie sich, wenn die sich auf eine Beziehung einlässt, dass die Präferenz bei der Beziehung liegt und nicht in irgendwelchen Popsongs. Genau darum geht's. Und das musst du ja klar sagen. Du musst dir ja klar sagen, pass auf, Mädchen, also so geht das nicht. So kann habe ich ja auch schon gemacht. Ja, da musst du es aber auch massiv sagen, so dass die merkt, okay, ich gefährde vielleicht sogar diese neue Beziehung. Ich glaube, ich hab sogar manchmal das Gefühl, dass es ihr egal ist und das macht mich dann halt ziemlich Andreas, wenn es ihr egal ist, dann ist aber auch mit eurer Beziehung was im Argen. Ich sage mal, wenn die richtig verliebt wäre, würde die natürlich ihre Musik noch gerne hören, aber du wärst ihre Nummer eins im Leben und nicht. Das ist immer unterschiedlich. Mal sagt sie, du bist mir am wichtigsten, aber dann den nächsten Tag sagt sie dann wieder, ja, eigentlich eher doch die Musik. Ja, also das würde ich mir dreimal anhören und dann wäre ich weg, Andreas. Was reden wir da? Ja, aber. Nee, nix aber. Was willst du denn, wenn die so drauf ist und dir ins Gesicht sagt, naja, eigentlich ist mir die Musik lieber als du. Tschüss, das war's, Wiedersehen. Es gibt noch andere nette Mädels. Ja, das bestimmt auch, aber... Also, ich glaube, da wirkt nur wirklich, wenn du einmal, ich glaube, der das so klar machst, dass die alles riskiert und wenn ihr das dann auch egal ist, ja, dann ist ihr das auch egal. Dann bist du ihr auch egal. Ja, es ist halt immer so. So wird's sein. Wird's sein. Sie sagt zwar auch oft, ich liebe dich und so weiter, aber. Was sagt sie? Dass sie mich liebt und so, ja. Andreas, hör dir das noch ein bisschen an, die ganze Geschichte, guck dir die ganze Sache noch ein klein bisschen an und dann zieh eine Konsequenz. Ja. Was willst du machen? Was willst du tun? Oder was soll ich dir sagen? Ich kann im Prinzip nichts machen. Überhaupt nichts, nein. Du kannst nur deinen Stolz bewahrst auch. Das kann man nicht zu lange mit sich machen lassen. Ja, ich denke davon weg, dass ich so ein bisschen davon loslösen von der ganzen Sache. Ich denke, das kann ich nicht. Das wirst du zwangsläufig dann irgendwann müssen. Oder sonst lass dich... Nee, ich meine jetzt so ihr klar vermitteln, dass halt eben Musik nicht das Wichtigste ist. Ach so, ja, klar. Ja, den Schalter muss sie in sich selbst umlegen. Das kann ich. Genau, das kannst du nicht. Also das habe ich zwar versucht, aber ich kriege das nicht hin. Nein, das muss von alleine kommen. Andreas, wie gesagt, schaust dir ein bisschen noch an und dann... Ja. Und du bist erst 3 Monate mit ihr zusammen. Das ist nicht so schlimm, sich dann zu trennen, als wenn du mit ihr 3 Jahre zusammen bist. Ja, das schon, aber es ist trotzdem, weil ich sehe das halt, für mich ist das ernster halt. Ja, aber wenn du kapierst, dass es für sie nicht so ernst ist, dann ist es nicht ernst. Mhm. Weißt du, dann musst du dich auch zurückfahren. Ja, und sie meinte ja auch, ja, sie ist zwar... musiksüchtig und sie meinte oder hat halt diese Leidenschaft für Musik. Sie sagt dann immer, sie möchte es gerne ändern, okay. Aber sie kann es nicht. Gut, aber dann kann sie es. Ich kann es nicht, das kann ich nicht mehr hören. So, das ist eine gute Einstellung. Das ist eine gute Einstellung. Ich kann es nicht mehr hören. Andreas, in diesem Sinne. Ja. Hau rein. Gut, alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. Also hau rein meine ich natürlich nicht wörtlich. Bitte keine Beschwerdemails schreiben. Das war jetzt so eine Aufforderung, sondern entscheide dich. Ne? Man muss ja immer vorsichtig sein, was man so sagt. Sarah ist 21. Hallo Sarah. Hallo. Sarah, schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht darum, dass ich schwanger bin und mein Freund will das Kind nicht. In der wievielten Woche bist du denn schwanger? Fünfte Woche. Und wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Wow, so lange schon. Wir haben aber schon 2 Kinder. Ihr habt schon 2 Kinder? Ja. Wie alt sind denn die Kinder? 2 und 7 Monate. 2 und 7 Monate? Dann warst du ja gerade mal erst schwanger. Ja. Und wieso bist du schon wieder schwanger? Ich hab die Pille genommen, da war ich mit meiner Schwester unterwegs. Und da habe ich gedacht, ja, die Pille, die verhütet halt alles. Dann habe ich mit meiner Schwester Alkohol getrunken halt und da ist halt was daneben gegangen. Wie, da ist was daneben gegangen? der Alkohol hat die Wirkung der Pille vermindert? Ja, ich glaube schon. Gibt's das? Hab ich noch nie gehört. Dass man, wenn Frauen Alkohol trinken, dass die Pille nicht funktioniert? Nein, auf jeden Fall bin ich jetzt schwanger. Jetzt habe ich ein großes Problem. Ja, aber du warst ja schon zweimal schwanger. Wie waren das denn Wunschkinder? Ja. Ja. Bist du verheiratet mit deinem Freund? Nee. Nein. Nee. Wie alt ist er? 26. 27. Ja. Da warst du ja, das eine Kind ist 4, sagst du, ne? Nein, 2. Ach, 2, entschuldige. 2. Da warst du auch gerade erst 19. Und das wolltest du haben? Ja. Wolltet ihr haben? Ja. Ja. Gut, okay. Und jetzt ist ein drittes unterwegs. Und jetzt sagt er, nein, nun langt's mir. Ja, er sagt, ich soll das Kind austragen und danach zur Adoption freigeben. Aber ich kann das nicht. Du möchtest das Kind auf jeden Fall haben? Ja, aber er nicht. Habe ich verstanden jetzt. Wie managt ihr denn so euer Leben? Lebt ihr zusammen? Habt ihr einen gemeinsamen Haushalt oder wie geht das? Ja, wir leben zusammen. Und er hat auch eine Arbeit und verdient Geld? Ja. Also das ist alles so im grünen Bereich? Ja. Und wie ist die Beziehung? Nicht so gut. Wir streiten uns oft. Ja, schon länger? Ja, schon seit einem Jahr ungefähr. Aber immerhin habt ihr noch Sex miteinander? Selten. Na gut, aber immerhin jetzt vor 5 Wochen mal. Ja. Da habt ihr euch dann nochmal gerne gehabt. Ja. Ja. Er sagt, du sollst das Kind austragen und zur Adoption freigeben. Ja, genau. Warum genau? Nun habt ihr 2 Kinder, dann könnte man sagen, okay, nun ist dann auch egal, dann haben wir halt 3 Kinder. Aber er sagt, er sagt immer, 2 Kinder sind genug, ein drittes würde er nicht, also damit mit einem drittes Kind wird er nicht fertig. Und begründet er das? Er hat gesagt, 2 Kinder lang und ein drittes muss nicht sein. Ja, gut, könnte man ja den Standpunkt haben. Er war davon ausgegangen, dass du die Pille nimmst und dass die auch wirkt. Ja. Und du auch. Ja, natürlich. Ja. Das finde ich eine missliche und krasse Situation für dich. Da ist ja der Vater deines Kindes, der sagt, hier trag's aus und dann gib das Kind weg. Das finde ich. Aber ich kann das irgendwie nicht tun. Ich habe 9 Monate ein Baby im Bauch und dann kriege ich das halt mit Schmerzen und so. Mhm. Und dann zeigen sie mir, sagt, nee, Motto, tschüss und weg damit. Das geht nicht. Also kann, obwohl ich keine Frau bin und kein Kind. Natürlich nicht. Und auch kein Kind habe, kann ich das mir schon gut vorstellen, dass man das so empfindet wie du. Und habe da auch volles Verständnis für Sarah. Ich bin nur so ein bisschen, hast du ja vielleicht gerade auch gemerkt, weil ich so immer wieder so ein bisschen sperrig nachgehakt habe, schon so ein bisschen erstaunt, dass man das ihr nicht richtig verhütet. Und dass das jetzt schon, dass das dann zum 3. Mal passiert ist. Bin aber allerdings auch der Auffassung, dass da es nun mal passiert ist, man auch die Verantwortung tragen muss. Das finde ich auch, ja. Ja, und die sollte auch er tragen, finde ich. Ich bin ja schon mal erleichtert darüber, dass er dich nicht zu einer Abtreibung drängt. Das tut er nicht. Nein. Das macht er nicht. Hm. Nein. Was ist denn jetzt, wenn du sagst, und du hast es ja wahrscheinlich schon zu ihm gesagt, hier, das möchte ich nicht. Was sagt er denn dann? Ja, dann kann ich ausziehen. Dann kannst du ausziehen. Ja, dann soll ich weg. Ja, er will kein drittes Kind haben, dann soll ich weg. Dann sollst du weg mit den anderen beiden Kindern? Ja. Oder wie stellt er sich das vor? Er sagt, wenn du das Kind kriegst, dann will er mich nicht mehr. Ja, aber was heißt das im Klartext, dass du dann mit den Kindern woanders hinziehst? Ja, genau. Mhm. Ja, da ist aber auch wirklich eine ganze Menge schief und krumm in eurer Beziehung, Sarah. Erschüttert dich das nicht, dass er das so sagt? Ja, natürlich, aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Mhm. Aber ich kann das Kind nicht irgendwie hergeben. Nein, ich finde, die Entscheidung ist ja schon gefallen. Du möchtest das Kind haben und du kannst es nicht hergeben. Du möchtest es behalten. Ja. So ist die Entscheidung ja schon mal klar. Das heißt, du wirst ihn damit konfrontieren und ihm sagen, ich werde das Kind behalten, ich gebe es nicht weg. So, und wenn er dann wirklich so krass drauf ist, wie du es gerade gesagt hast, Das heißt ja im Klartext, dass eure Beziehung vollkommen kaputt ist. Ja. Dass die vollkommen kaputt ist. Ja. Und da musst du sehen, dass du, wie auch immer, das ist ja nur eine große Belastung, mit 21 Jahren drei Kinder zu haben, wie du dann über die Runden kommst und wie du das regelst. Ja, das stimmt. Das ist jetzt ja wahrscheinlich schon anstrengend für dich, ne? Ich meine, zwei kleine Kinder. Ja. Aber du traust dir das schon zu, dass du drei Kinder aufziehst? Ja, natürlich. Ja, bist du ja schon ein bisschen trainiert. Ja. Ja. Also Sarah, ich finde das schlimm, dass dein Freund dich so unter Druck setzt. Ich finde deine Entscheidung respektabel, wenn du sagst, nein, ich möchte das Kind behalten und möchte dich auch ermutigen, dass du das dann so durchziehst und dich nicht von ihm ja unter Druck setzen lassen solltest. Mhm. Die Frage ist jetzt nur, wie du dann weiterlebst und wie es dann für dich weiterläuft danach. Da würde ich gerne dir nochmal meine Psychologin geben, dass wir dir zumindest so ein paar Adressen noch wiederum dir an die Hand geben, wohin du dich vielleicht auch in der Not dann wenden kannst oder zur Beratung auf jeden Fall. Das wäre super. Das wäre super, das machen wir natürlich sehr gerne. Dann bitte ich dich auch aufzulegen, Sarah, und du wirst von Simone, meiner Psychologin, zurückgerufen. In Ordnung. Und ich hoffe, dass wir dir ein bisschen helfen können. Ich würde es dir sehr wünschen. Das wäre toll. Ja, das würde mich sehr freuen. So, dann legst du auf und ich wünsche dir wirklich viel Glück und auch alles Gute für die Schwangerschaft. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiedersehen. Und schon sind wir bei Hildegard. Und Hildegard ist 68. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Hildegard. Morgen, Jürgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, mein Mann ist vor kurzem verstorben. Und es geht mir natürlich entsprechend nicht gut. Ja. Wann ist dein Mann verstorben, Hildegard? Am 18. Nee, am 10. Am 10. Februar? Ja, ja. Dann ist es ja ganz frisch. Ja, ganz frisch. Ist dein Mann plötzlich verstorben? Nein. Der hat seit 2 Jahren Krebs gehabt. Mhm. Erst Blase, Prostata. Mhm. Dann voriges Jahr haben sie an der Lunge was festgestellt. Und dann war alles wunderbar. Der hatte Chemo und auch die... Bestrahlungen? Ja, genau. Mhm. Gut überstanden, alles wunderbar. Ja. Die letzte CT Anfang Februar war in Ordnung, die Werte waren wunderbar. Ach, die waren da wunderbar, Anfang Februar? Die Onkologin war zufrieden, nur er hatte abgenommen. Und da war sie nicht mit zufrieden. Und dann ging es so schnell? Ja, dann ging es relativ schnell. Dann sind wir dann zu unserer Hausärztin und ja, die sagt auch mit den Werten, da kann ich nichts anfangen, die sind prima, ich muss sie jetzt ins Krankenhaus einliefern. Mhm. Und dann kam man dann ins Krankenhaus und dann ist er dann letzten Endes, Gott sei Dank, letzter freier Krankenhausplatz auf der Palliativabteilung gelandet. Mhm. Wo er wirklich gut aufgehoben war. Ja. Und auch richtig aufgehoben war. Ja. Aber man wusste immer noch nicht, was es letzten Endes war. Warum er so abgenommen hatte. Ja. Mhm. Obwohl die Werte und der CT gut waren. Alles prima, alles wunderbar. Weißt du es denn heute, was es dann... Ja, das wissen wir heute, ja. Was war es? Er ist am 10. verstorben. Am Mittwoch davor haben sie noch eine CT gemacht. Mhm. Da war nichts weiter außer einem Schatten. Und der hatte die Hirnflüssigkeit vom Gehirn ins Rückenmark verstopft. Ach so. Da habe ich noch ganz dumm gefragt, was kann man da machen? Mhm. Ja, einen Abschluss schaffen. Aber das war so 50-50. Wieder eine Operation. Mhm. Und große Kacke. Ach, dann ist er letztendlich daran verstorben. Und dann haben die einen Tag später noch eine MRT gemacht. Mhm. Und da haben sie festgestellt, dass ein Hirntumor genau an der Stelle war. Ach so. Den hatte man vorher nicht gesehen. Nein, den hatte man vorher nicht gesehen. Das war ein klein wachsendes, schnelllebiges Biest, was sich dann ausgebreitet hat. Und dann ist er dann doch relativ schnell gestorben. Ja, natürlich. Mhm. Dann haben wir den Samstag drauf erfahren. Ich konnte ihn nicht pflegen. Die Ärzte haben uns zur Patientenverfügung gedrängt. Das haben wir gerade noch mit Mühe und Not über die Bühne gekriegt. Mhm. Und also er wusste schon um den schlimmen Gesundheitszustand zum Schluss. Ja, ob er es selber wusste, weiß ich letzten Endes gar nicht. Warst du dabei, als er verstorben ist? Nein. Nein. Er ist im Hospiz verstorben. Mhm. Er ist am Montag aufs Hospiz verlegt worden. Ach so, von der Palliativstation in ein Hospiz. Mhm. Und war er da noch bei Bewusstsein? Ja. Als er eingeliefert wurde am Montag, da war er ein bisschen daneben. Mhm. Dienstag ist er dann an den Tropf gelegt worden und nach 2 Stunden hat er alle erkannt für eine knappe Woche. Mhm. Alle, die kamen, hat er erkannt. Ja. Und dann ging das rapide ab da. Mhm. Wie ist denn? Und am Freitag habe ich mich persönlich noch von ihm verabschieden können. Ja. Da hat er einen klaren Moment gehabt. Da hat er auch klar gesprochen. Und da habe ich gesagt, ich weiß, dass du gehst und ich verabschiede mich jetzt von dir. Und ich komme aber morgen wieder. Und dann war jeder Tag schlechter. Ja. Dann haben sie uns am Samstag gesagt, er kommt auf die ins Hospiz, weil ich hätte nicht pflegen können. Mhm. Ich habe selber 100% Behinderung. Hast du das Gefühl, Hildegard, dass du Nein, ich hätte es nicht machen können. Hast du das Gefühl, dass die Kinder können es nicht, ja. Hast weil du das Gefühl, arbeiten müssen. Hast du das Gefühl, dass du ihm alles gesagt hast? Ich hoffe es. Ja. Wie lange wart ihr verheiratet? 47 Jahre. Ja. Nicht so geht es wohl kaum. Also ich finde es ganz schlimm. Ja. Und ich habe mich bei dir gemeldet, weil ich einfach mal eine andere Stimme hören muss, außer Kindern. Die Kinder sind mir eine Hilfe. Ich habe nette Nachbarn. Ich habe auch eine nette Umgebung. Mhm. Also so ist es nicht. Ich bin nicht ganz allein. Aber ich wollte mal einfach mit dir sprechen. Ich höre deine Sendung schon jahrelang und ich finde die echt gut. Mhm. Und ich wollte mal mit dir sprechen. Weißt du, Hildegard, das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme und traurige Zeit, in der du jetzt lebst. Wenn man mit einem Menschen so viele Jahrzehnte zusammen war und so viel Höhen und Tiefen durchlebt hat. Und das meiste gemeinsam. Und das meiste gemeinsam und sich dann verabschieden muss, ist das unfassbar schlimm. Das ist unfassbar schlimm. Hast du ihn noch mal gesehen, als er dann verstorben war? Ja, aber das sah nicht mehr so toll aus. Da hat er Luftnot gehabt. Als wir gingen an dem Tag im Hospiz, da war ich mit der Tochter da. Ja. Da hat er Luftnot gehabt. Mund offen, Augen offen und so ist er auch verstorben. Mhm. Und so ist er auch ins Grab gegangen, was die im Hospiz versäumt haben, das zu ändern. Das heißt, diesen Anblick hast du dann schon jetzt in deinem Kopf? Ja, den haben wir. Mhm. Alle drei, den haben wir. Der Bestatter hat Aufnahmen gemacht, aber ich glaube, die wollen wir gar nicht haben. Ja. Wir haben eine andere Erinnerung. Ja, du hast ja wahrscheinlich 1000 schöne Bilder von ihm, Fotos und die man dann wirklich die in Erinnerung hat. Wir wollten auch noch nach Teneriffa fliegen und nach Binz fahren. Mhm. Die Reisen habe ich stornieren müssen, aber ich habe mich aufgrund der Äußerung meines Mannes, weil unsere Freundin mit uns fliegen wollte, die dieselben Termine hatte, dann letzten Endes doch entschlossen, ich habe die Reise storniert und dann wieder neu gebucht und fliege nach Teneriffa. Ach, du fliegst dann allein nach Teneriffa? Ja, gut. Ich habe da die Freundin, die ist zwar woanders als ich. Ja, wann ist das denn? Für wann geplant? Am 14. März. Am 14. März. Weißt du, Hildegard, dass ich das eine gute Entscheidung finde? Findest du auch? Ich finde das gut. Unsere Kinder finden das auch. Ich finde das sehr gut. Unsere Tochter hat gesagt, meinst du nicht, da wärst du ein bisschen voreilig gewesen? Ach. Dann habe ich am nächsten Morgen angerufen im Reisebüro. Ich sage, ich brauche aber Termine, weil unsere Freundin dieselben Termine gebucht hat. Und dann sagt er, ja, habe ich noch. Natürlich wollte ich nicht die Suite und die Terrasse. Was soll ich alleine mit so einem Ding? Und dann haben, ich habe dann eine Junior-Suite gedacht, die gab es aber nicht für Alleinbucher. Und dann habe ich ein neues, renoviertes Doppelzimmer Poolseite gekriegt. Und da habe ich gesagt, okay. Das mach mal. Das hätte genau dein Mann auch jetzt gesagt. Der würde auch sagen, flieg da mal hin. Ich kann mir das vorstellen. Absolut, ja. Absolut. Das bringt eine Ablenkung. Du bist nicht alleine. Du hast da deine Freundin, mit der du ja, auch... Ja, die ist zwar woanders, aber wir gehen uns nicht auf den Nerven. Ihr könnt euch mal treffen, mal essen und zusammen. Ja, ja, finde ich absolut in Ordnung. Mit Bus oder zu Fuß. Genau. Das ist alles möglich. Genau. Das finde ich sehr richtig. Das sind ja immerhin jetzt auch nochmal 14 Tage hin oder 18 Tage, genau. Das finde ich richtig. Ich wollte dich gerade noch fragen, Hildegard, hatte dein Mann große Angst vor dem Sterben? Nee, eigentlich nicht. Nee. Was ja auch der für hat die immer gesagt, was gut, das gut. Ja, so sagen wir das hier im Rheinischen. Ja. Genau. Weißt du? Und wenn es so ist, dann ist es so. Das hat er so gesehen. Finde ich. Ich wollte das nie wahrhaben. Ich finde, das ist für die Angehörigen in allem Schmerz, in aller Trauer, hat das immer ein bisschen was Tröstendes, wenn man weiß, dass derjenige nicht mit Angst gegangen ist. Und mit so einer Einstellung, was küt, dat küt. Ja. Das finde ich auch. Er hat es auch letzten Endes nicht mitgekriegt. Eine Woche hat er alle wahrgenommen, die kamen. Und dann wurde jeder Tag schlechter. Ich glaube, ich habe dich gerade am Anfang gar nicht gefragt, wie alt dein Mann geworden ist. 73, er wäre 74 geworden. 74. Hildegard, mir tut das sehr, sehr leid und ich erahne, wie es in dir vorgeht, was in dir vorgeht und wie es in dir aussieht. Ich hätte dich nicht angerufen, wenn ich nicht mit dir hätte reden wollen. Ja, das weiß ich auch zu schätzen. Und ich wünsche dir für die nächsten Tage und Wochen sehr viel Kraft. Die wirst du brauchen. Du hast deine Ablenkung, aber letztendlich ist man mit dem Schmerz allein. Nein, das sagt der Bestatter auch. Der Hammer kommt noch. Ja. Ich bin ja noch gar nicht so weit angekommen, ja. Dass ich das, ich weiß es zwar. Man hat es aber noch nicht kapiert, richtig. Ich weiß es zwar, aber ich bin ja noch in Arbeit begriffen. Wir haben ja noch die Todesanzeigen und die Danksagungen und den ganzen Krempel. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Kraft. Und ich wünsche dir vor allen Dingen auch einen schönen Aufenthalt auf Teneriffa. Ich danke dir, Jürgen. Alles Liebe und alles Gute von ganzem Herzen. Und wenn wir nochmal miteinander sprechen könnten, das wäre sehr schön. Sehr gerne. Dann meldest du dich ganz einfach nochmal bei uns. Ja, oder kannst du dich bei uns melden? Wir können dich auch nochmal zurückrufen, das machen wir ja. Okay? Ich bin zwar nicht immer da, aber... Wir regeln das schon. Ja, wenn ihr das könntet. Das können wir. Das fände ich sehr schön. Von Herzen alles Gute. Ich danke euch für euren Trost. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschö. 0800 220 50 50. Und nochmal unser Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Doppelleben im Internet. Das verbreitet sich immer mehr. Früher waren das nur eher die jungen Leute, die sich sehr im Internet rumtreiben. Mittlerweile geht es in alle Altersschichten hinein. Und auch hier in dieser Sendung haben wir schon ganz, ganz, ganz viele Sachen gehört. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich im Internet eine zweite Persönlichkeit aufgebaut haben und die ein Parallelleben im Netz führen. Das ist das eine. Und auch gerne noch mit Leuten, die mit Hilfe des Internets ein reales Doppelleben führen. Unser Thema morgen, Doppelleben im Internet. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr, wie immer, unsere Telefonnummer oder mailt uns rund um die Uhr, domian@wdr.de. Hier ist Nadine. Nadine ist 19. Guten Morgen. Hallo. Hallo Nadine. Ja, ich habe ein Problem. Erzähl, was ist los? Und zwar kenne ich zwei Brüder. Ja. Und mit dem einen war ich zusammen 3 Wochen. Mhm. Also ich kenne beide schon einige Monate. Ja. Und also wir sind nicht mehr zusammen. Mhm. Ne? Mhm. Und am Samstag war ich halt im Lokal gewesen, wo wir uns auch dort alle kennengelernt haben. Mhm. Wo ich die beiden auch kennengelernt habe. Und da habe ich halt seinen Bruder geküsst. Mhm. Und der andere hat das aber gesehen, also mein Ex. Mhm. Mit dem du nur 3 Wochen zusammen warst. Ja. Ja. Und wir sind halt, also der ist halt dann rausgegangen. Ja. Also er hat sofort das Lokal verlassen. Mhm. Und dann bin ich später halt zu ihm gegangen und habe ihn halt gefragt, ob ich halt einen Fehler gemacht habe und wie er das sieht, dass ich seinen Bruder geküsst habe und dass es mir eigentlich leid tut. Ja. Und dann hat er gesagt, dass es für ihn halt schon komisch wäre und dass es ihm was, schon was ausgemacht hätte, mhm. dass ich das getan habe. Mhm. Aber hat mich halt nicht schlecht jetzt dargestellt oder so. Mhm. Und aber er hat mir halt heute nochmal gesagt, dass er halt mich nicht mehr möchte, also mein Ex. Mhm. Und der andere hat mir halt geschrieben, dass er nicht weiß, ob er bereit ist für eine Beziehung. Und ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, sein Bruder also hindert ihn daran. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Also ich finde nicht, dass du was Schlimmes gemacht hast, da du ja von dem einen Bruder getrennt warst. Insofern, mhm. was du eine freie junge Frau und kannst küssen, wenn du willst. Genau. Das steht hier völlig frei, finde ich also völlig in Ordnung. Mhm. Die Situation jetzt ist natürlich, man weiß ja nicht, was zwischen den beiden Jungs vorgeht. Ja, deshalb. Ne? Wie, welche ja. Revierkämpfe die da haben oder welche mhm. Konkurrenzen und so weiter. Letztendlich wirst du nichts anderes tun können. Also du könntest dich schon in den Typ verlieben jetzt, in den neuen. Ja, ich würde es gern versuchen, ja. Würde ich schon, aber ich habe halt so, es hindert mich halt. Das ist halt so eine komische Situation. Ja. Ich würde an deiner Stelle jetzt nur darauf achten und schauen, wie der Bruder, also der Neue, sich mhm. verhält. Weil letztendlich muss von dem ein Signal, ein grünes Licht kommen oder ein rotes Licht. Mhm. Wenn der sagt, okay, ich lasse mich auch darauf ein, ja, dann mach es doch. Mhm. Was würde dagegen sprechen? Nichts. Ja. Wenn der Bruder das aber nicht kann, der Bruder von deinem Ex, mhm. dann ist die Sache, glaube ich, steht hier unter einem schlechten Stern. Dann wird das nichts werden. Mhm. Ich meine, ihr wart ja auch nicht lange zusammen. Das ist ja eine kleine Episode gewesen, diese 3 Wochen. Mhm, das stimmt. Ne? Wenn ihr jetzt 3 Jahre zusammen gewesen wärt, ist das komplizierter, glaube ich. Mhm. Wenn man dann mehr verstrickt ist, auch mit der Familie und hin und her. Aber so, mein Gott, 3 Wochen. Schwamm drüber. Wenn du dich jetzt, wenn ihr euch jetzt da verlieben würdet ineinander, okay, dann ist es halt so. Mhm. Er möchte morgen halt mit mir reden. Und ja, dann sehe also ich da weiter. Der Neue. Ja. Mhm. Ja, also ich würde da, wenn ich mir an deiner Stelle sicher wäre, dass ich mit dem zusammen sein will oder mhm. es ausprobiere, dann mach es. Okay. Wenn der sagt, nee, ich kann das nicht, okay, dann kannst du es auch nicht erzwingen. Ja, das müssen beide wollen. Ja, auf jeden Fall. Aber du musst da keine moralischen Bedenken haben, finde ich überhaupt nicht. Okay. Nein, ich habe gedacht, ich hätte irgendwie einen Fehler gemacht. Nein, warum, Nadine, warum? Du hast dich doch völlig korrekt verhalten. Du warst von dem einen getrennt und ob das nur zufällig sein Bruder ist, na gut, ja, so ist halt die Welt, ist egal. Ja. Ne? Ich wünsche viel Glück. Okay, danke schön. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Und hier bin ich verbunden mit Ursula. Ursula ist 67. Guten Morgen. Guten Morgen. Ursula. Ich habe ein ähnliches Problem wie die vorhergehende Dame. Also mein Mann ist auch krebskrank. Ja. Wir haben das vor einem Jahr erfahren. Welchen Krebs hat er? Er hat auch Prostatakrebs mit Lungen- und Knochenmetastasen. Mhm. Und es war Zufallsbefund gewesen. Er kam wegen was anderes ins Krankenhaus und 3 Tage später aufgrund der Untersuchungen hat man festgestellt, dass er Lungenmetastasen hat. Und man hat erst den Primärtumor suchen müssen und dann, er hat schon immer schlecht laufen können und wurde behandelt auf Durchblutungsstörungen und dann hat man aber festgestellt, dass das schon die Knochenmetastasen waren, die er da gehabt hat. Also schwer erkrankt. Ja. Sehr schwer erkrankt. Er kann also gerade noch bis zum Auto laufen, zu den Therapien, also ich muss ihn dann fahren, das ist überhaupt kein Problem. Bloß was das Problem ist, dass er sehr wesensverändert ist. Lass mich noch mal kurz was fragen. Prostata, der hat primär Tumor ist in der Prostata. Hatte er keine Beschwerden beim Wasserlassen oder irgend gar nichts? Er ist aber auch nie zur Vorsorge gegangen, das muss man dazu sagen, obwohl er ein intelligenter Mann war oder ist noch und so. Mhm. Aber er hat halt gedacht, ihn betrifft sowas nicht. Großes Thema, dass Männer nicht zur Vorsorge gehen. Ja. Schlimm ist das. Ja. Und er hat einen ganz leichten Schlaganfall und dadurch ist er durchgecheckt worden und da hat man dann festgestellt, dass er Lungenmetastasen hat. Achso, der kleine Schlaganfall war der Anlass, dass er ins Krankenhaus kam. Ganz genau. Mhm. Hast du gerade gesagt, dass er wesensverändert ist. Also er hat mittlerweile schon Morphinpflaster, das erhöht wurde und hat Schmerzinfusionen. Mhm. Und also ich schäme mich, wenn ich jemanden einlade, weil er dann so verletzend ist den Leuten gegenüber und so beleidigend und heute war wieder so ein Fall gewesen, sonst hätte ich gar nicht angerufen, aber ich bin so aufgewühlt. Mhm. Erzähl mal. Er geht her und also wir haben dann Karten gespielt, wir machen halt dann das, was er gern macht. Eine gute Freundin von mir war da gewesen von außerhalb und die kennt ihn und sagt, du brauchst dir keine Gedanken machen. Aber wenn halt jemand anders mal kommt, ich weiß immer nicht, wie er reagiert den Leuten gegenüber, ob das jetzt Verwandtschaft ist oder jemand anders. Was hat er denn heute gemacht? Ja, wir haben dann Karten gespielt, weil er das gern macht. Wir machen ja alles, was er mag oder was ihm da noch... Ja, warum schaust du denn so dumm und jetzt nimm endlich die Karten und wenn man irgendeinen anderen Satz, er fällt dann ins Wort, also man kann keinen Satz fertig reden oder nicht einmal anfangen den Satz, ja, wie lange brauchst du denn noch und das geht dann 2 Stunden oder 1 Stunde lang, solange man dann Karten spielt. Meine Tochter war dann mit da gewesen, die hat gesagt, wie er dann nochmal raus ist, wir trauen uns schon gar nichts mehr sagen, weil man dann, weil er dann sagt, red nicht so dumm daher und. Das ist eine permanente Verletzung und ganz Beleidigung. Genau, ganz, ist er nicht vulgär oder irgend so? Ist er auch so zu dir, wenn keine Fremden da sind? Da hat er Phasen. Ist er manchmal überlieb, setzt sich her, fasst mich an, also im Arm nehmen oder so, meine ich jetzt das. Und also er will dann Hautkontakt haben oder das ein Anlehnen und das. Ja. Und dann hat er wieder Zeiten, da beschimpft er mich ständig. Also da kann ich nichts recht machen. Er ist ja sehr drauf, dass seit die Wohnung sauber ist. Oder er ist dann hergegangen und fing das Saugen an. Er kann gar nicht stehen beim Saugen. Mhm. Also da setzt er hin und hat zwischendrin, bis wir da, wenn wir Karten gespielt haben, fängt er an zu saugen. Mhm. Weil wir haben einen Hund, der war draußen gewesen und hat das Zeug da. Also seit wann wisst ihr eigentlich diese schlimme Diagnose? Der weiß es, aber er verdrängt. Seit wann wisst ihr das? Ja, seit einem Jahr. Seit einem Jahr? Ja, so 14 Monate. Ihr sprecht nicht darüber? Doch, ich versuche immer wieder mit ihm zu reden. Dann sagt er, was redest du so blöd daher? Also das sind dann diese Phasen, wo er dann mich da so anspricht. Kann es sein, dass das haben wir ja gerade auch schon gehört, dass der Krebs auch ins Gehirn gestreut hat? Also manchmal denke ich mir das. Ich war ja Krankenschwester gewesen und ich denke mir manchmal, das kann nicht möglich sein. Er war zwar früher auch schon jemand gewesen, der schon manchmal verletzend sein konnte, aber er hat es unterdrücken können. Und ich meine, dass dieses Wesen jetzt durch diese Medikamente hervortritt. Ja, das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass es eine Metastase im Gehirnbereich ist. Man weiß es nicht. Wie die Dame schon gesagt hat, nein, das wäre nicht der Fall. Also er hat da keine Metastasen im Kopf. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht und es ist für dich als Angehörige natürlich eine irre Belastung. Aber ich habe niemanden auch, wie will ich Ihnen sagen, ich traue mir schon niemanden mehr einladen. Es kommt schon niemand mehr zu uns. Ich glaube auch, Ursula, dass es sehr schwer ist für dich selbst. Du weißt zwar, dass er das im Grunde seines Herzens nicht böse meint und dass es ein kranker Mann ist, aber jedes Mal es so an sich abprallen zu lassen, ist sicher auch sehr schwer, wenn du so eng zusammenlebst mit ihm. Ja, meine Tochter sagt sie, du, ich mag gar nicht mehr kommen, ich möchte meinen Vater begleiten, ich kann nicht mehr, mir schnürt alles zusammen, der hat einen schweren Beruf, die ist Betreuerin, hat nur mit Problemen zu tun und kommt dann zu uns und was ist dann das Problem Vater dann? Ja. Kein gutes Wort, nichts mehr, also nur Beschimpfungen und das Ganze. Mhm. Also, Ursula, bitte. Das tut mir jetzt gerade sehr leid, die Sendung ist rum. Mhm. Das heißt, wir beide können im Moment gerade mal eben nicht weiterreden, aber ich bitte dich aufzulegen und wir werden uns gleich nochmal bei dir melden. Danke. Okay, dann legst du bitte auf. Bis gleich. Tschüss. In der Technik heute Nacht Thomas Widdig und morgen heißt unser Thema Doppelleben im Internet. Wer von euch führt ein Doppelleben im Internet? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer bekannten Telefonnummer. Und um 1 sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine gute Nacht.